Zweitens, Körperteile. Das D, das Auge. Die Augen treten hervor. Oculi eminent. Die Augen jemandes glühen. Oculis ardit aliquis. Oculi aliquius ardint. Die Augen auf jemanden richten. Oculos conicere aliquem. Etwas im Auge haben. Spectare aliquid. Sequi aliquid. Die Augen sind fortwährend auf jemandes Miene gerichtet. Oculi habitant in vultu aliquius. Sich stets vor den Augen der Welt zeigen. In oculis hominum habitare. Unter den Augen jemandes, vor den Augen jemandes. In conspectu aliquius. In spectante aliquo. Sich jemandem unter die Augen wagen. Secomitare in conspectum aliquius. Unter vier Augen. Arbitris remotis. Secreto. Jemandes Augapfel sein. Jemandes Liebling sein. In oculis esse aliquius. In delicis esse aliqui. Etwas scharf ins Auge fassen. Intentis oculis ut aiunt contemplari aliquid. Ein Auge auf etwas werfen. Oculum adicere aliqui re. Aus den Augen bringen. Ab oculis removere. E conspectu removere. Es fällt etwas in die Augen. Oculi incidunt in aliquid. Insigne est aliquid. Conspicuum est aliquid. Die Augen blenden. Restringere oculos. Den Blick abstumpfen für etwas. Habitare aciem ad aliquid contemplandum. Habitare aciem ad aliquid contemplandum. Sich vor Augen stellen. Constiture ante oculos. Oculis proponere aliquid. Proponere ante oculos. Etwas vor seinen Augen liegen sehen. Aliquid subjectum oculis videre. Es ist etwas augenscheinlich. Ruis anti oculos posita est. Es springt etwas in die Augen. Extat atque apparit aliquid. Das sieht auch ein Blinder. Apparit id quidem etiam caecum. Apparit id quidem etiam caecum. Seine Augen weiden und seine Lust sättigen an etwas. Oculus pascere animumque ex saturare aliquari. Etwas gelangt durch Vermittlung der Augen zur Seele. Oculorum commendatione animo traditor aliquid. Oculorum commendatione animo traditor aliquid. Die Augen bei der Wahl jemandes offen haben. Vigilare intelligendo aliquo. Mit einem Blick. Uno aspectu. Die Blicke von jemandem abwenden. Movere oculos ab aliquo. Die Augen aufschlagen. Oculos tollere. Kein Auge von etwas abwenden. Oculus nusquam decare di adiquari. Etwas nicht einmal eines Blickes würdigen. Ne vicendum quidem existimare aliquid. Sein Hauptaugenmerk darauf richten, dass nihil antiquius habere quamut nihil antiquius habere quamut. Nur einen Blick auf etwas werfen. Tantum modo ad spicere aliquid. Einen scharfen Blick nach allen Seiten richten. Acrum in omnis partis acquim intendere. Sich jemandes Blicken entziehen. E conspectu aliquius se offerre. Den Blicken entschwinden. E volare e conspectu. Im Vorbeigehen einen flüchtigen Blick auf etwas werfen. Praeteruntem quasi, per transenam strictim ad spicere aliquid. Transenam, Handgitterfenster. Strictim videre aliquid. Praeteruntem quasi, per transenam strictim. Tim ad spicere aliquid. einen Blick in sein eigenes Herz werfen. Ipsum introspicoren mentem suam. Es scheint etwas gleich auf den ersten Blick annehmbar. Primo quasi aspectu probabile videtur aliquid. Tiefere Einsicht in die politischen Zusammenhänge besitzen. Plus videro in Republika. Ein Schauspiel bieten. Spectaculum proibire. Ein Schauspiel genießen. Spectaculum percipere. Sich sehen lassen, sich öffentlich zeigen. In conspectum sedare. In conspectum secomitere. In conspectum venire. Conspicuelle. In publicum prodire. Sichtbar werden. Apparire. Carni. Deutlich sichtbar werden. Apparire a carni.